Andacht vom 19.04.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Gott ist das wahre Licht. Ich habe eine Frage an euch. Welche waren die ersten Worte in der Bibel, die Gott sprach? Gott sprach, es soll Licht sein. Die ersten Worte waren also, dass es Licht geben sollte. Das hebräische Wort für es soll sein ist das gleiche wie für ich bin. Wenn Gott in 2. Mose oder 3. Mose spricht ich bin, dann ist das gleiche wie in 1. Mose 1,3, wenn Gott sagt es soll sein. Gott kam also in all diese Dunkelheit und er sagte, ich bin Licht. Und dann war da Licht. Als Gott sich dort manifestierte, verschwand das Chaos. Die Antwort auf Dunkelheit ist also immer die Gegenwart Gottes, sein Lichtsein. Jesus kam aus unterschiedlichen Gründen auf die Erde. Wir sollten sein Kommen in diese Welt nicht nur auf seinen Tod für unsere Sünden beschränken. Es gibt viele andere wichtige Gründe. Zum Beispiel, um uns den Vater zu zeigen. Zum Beispiel, um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. In Johannes 8,12 sagt Jesus, ich bin das Licht. Jesus wiederholt hier die Worte Gottes aus 1. Mose 1,3. Jesus zeigt uns den Vater, also ist Gott auch Licht. Was geschieht in der Christenheit auf der Welt? Gott wird als ein Wesen dargestellt, das auch eine böse Seite hat, nicht als Licht. Gott ist der Gott, der uns liebt. Aber mach ja keinen Fehler, dann wird er dir zeigen, wer er wirklich ist. Nein, Gott ist Licht. In Christus ist alles offenbar geworden. Nichts ist mehr verhüllt oder versteckt. Christus als das Licht der Welt hat uns Gott das Licht geoffenbart. Wenn Jesus uns das Licht zeigt, möchte er auch, dass wir dieses Licht in unserem Leben erfahren und letztendlich in dieses Licht verwandelt werden. Wir wollen das gute Licht scheinen lassen in unserem Leben, damit wir selbst zu Lichtern werden. Und wenn wir als Lichter in der Dunkelheit leben, werden wir scheinen. Was sagte Jesus? Er sagte, lasst eure guten Werke sichtbar werden in der Welt, damit die anderen Menschen auch Gott verherrlichen. Matthäus 5,16. Ich bin so überzeugt, dass wir das Evangelium nicht nur durch Worte predigen können, sondern durch unser Sein. Das Evangelium durch Worte ist ein Teil des ganzen Evangeliums, denn das Wort Gottes muss immer auf drei Weisen gepredigt werden. Erstens erzählen, was Jesus am Kreuz erwirkte. Das sind die Worte. Zweitens, Paulus sagt in Römer 15, 18 und 19, Christus hat durch mich gewirkt in Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes. Die Verkündigung bestand also in übernatürlicher Kraft. Und drittens, Jesus sagte zu seinen Jüngern, redet nicht nur, demonstriert es. Lebt mein Wort und die Menschen werden Gott verherrlichen. Das sind unsere Taten. Gott ist Licht und auf diese drei Weisen der Verkündigung des Evangeliums, Worte, übernatürliche Kraft und unsere Taten, deutet unser Licht auf ihn hin. Wenn wir mit der Liebe Gottes lieben, leuchten wir. Wenn wir Menschen wie Jesus begegnen, leuchten wir. Wenn wir uns um Menschen kümmern, um die sich niemand kümmert, scheint unser Licht. Es geht um das Licht. Was wirklich mein Herz ergriffen hat, steht in Jakobus 1,17. Alles Gute und Perfekte kommt vom Vater der Lichter. Wenn Gott der Vater des Lichts ist und ich sein Kind bin, bin ich der Sohn des Lichts. Wenn ich der Sohn dieses Lichts bin, ist es unsinnig, dieses Licht zu verhüllen. Darum sagt Jesus, dass es keinen Sinn macht, die Lampe zuzudecken. Hier haben wir eins unserer Probleme heute. Nicht die Dunkelheit in der Welt, sondern das Fehlen des Lichts. In Jesaja 60,2 steht: Finsternis bedeckt die Erde. Die ganze Welt ist von Dunkelheit umhüllt. Aber der Prophet verzweifelt deshalb nicht, weil es keine Hoffnung gibt. Er sagt: Steh auf und leuchte, lass dein Licht scheinen. Wenn wir begreifen, dass das Licht Gottes seine Güte ist, werden wir verstehen, dass vom Vater nur Gutes kommt. Wir haben diese seltsame Vorstellung von Gott, dass er ein bisschen Licht ist und ein bisschen Dunkelheit. Wenn ich gut bin, ist er gut, wenn ich böse bin, wird er böse mit mir. Dies führt zu einer gemischten Haltung Gott gegenüber. So denkt die Welt. Was würde geschehen, wenn wir Christen eine klare Wahrnehmung von Gott hätten, dass Gott Licht ist und Dunkelheit bei ihm keinen Platz hat und dass er nur voller Güte und Liebe uns gegenüber ist? Ich kann die Güte Gottes jeden einzelnen Tag erleben. Ich kann so gefüllt werden mit seinem Licht. Und dadurch werde ich Licht. Der größte Kampf in deinem Leben ist nicht mit dem Teufel. Es sind die Glaubenssätze in deinem eigenen Herzen. Wenn du glaubst, dass Satan in deinem Leben herrscht, dass du erst noch Flüche brechen lassen musst, um frei zu werden, du wirst nie Gottes Licht in deinem Leben erfahren. Fang an zu glauben, dass Gott Licht ist und dass damit alles Chaos verschwindet. Jesus kommt und sagt: Ich bin das Licht. Jakobus beschreibt, dass es im Licht nur Gutes gibt. Wenn dein Herz die Wahrheit über Gott glaubt, wenn du die Wahrheit über Gott erlebst, dann wirst du zum Licht, das in deinem Leben leuchtet. Lügen und Satan haben dann keinen Raum mehr in deinem Leben. Für mich macht es keinen Sinn zu sagen: Ich bin Christ, aber mein Licht scheint nicht. Das ist der Grund, warum so viele Menschen enttäuscht von der Kirche sind. Sie denken, die Kirche repräsentiert Gott. Es ist aber so: Licht repräsentiert Licht. Wenn du Gott repräsentieren willst, musst du Licht sein. Als Jesus sagte: Ihr seid das Licht der Welt, lasst euer Licht scheinen, hat er genau beschrieben, wie das geht. Wir sollen unsere guten Werke von der Welt sehen lassen. Jesus ist so wunderbar und seine Aussagen sind oft für viele so verwirrend. In Matthäus 5 erklärt er: Wir sind Licht und sollen unsere guten Werke vor der Welt zeigen. Jesus sagte: Eure guten Werke müssen von den Menschen gesehen werden. Im nächsten Kapitel dagegen sagt er: Eure Werke sollen im Geheimen geschehen. Im Kapitel 6, Vers 3 sagt er: Wenn ihr den Armen Geld gebt, macht es versteckt. Jesus, du verwirrst mich. Was gilt denn jetzt? Gutes tun und es auch zeigen oder Gutes tun und es verbergen? Schaut in 1. Korinther 4, 5. Verurteilt nichts, bevor es nicht Zeit dafür ist. Wenn der Herr kommt, der auch das Verborgene aus der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird, dann wird jeder sein Lob erhalten von Gott. Es geht also um das Motiv unseres Herzens. Die Bibel sagt: Die Motive der Herzen werden offenbart werden. Jesus sagt, mein Licht scheint in dein Herz und offenbart, was in deinem Herz ist. Es wird der Tag kommen, wo alle vor Jesus stehen und alles, was du in deinem Leben getan hast, wird im Licht Gottes offenbar werden. Alles. Es wird nichts mehr verborgen bleiben. Jeder wird nach seinen Taten gerichtet werden. Was wird offenbart werden? Jesus sagt, die Motive deines Herzens werden offenbar werden. Was wird geschehen, wenn du einst vor Jesus stehst? Viele Menschen werden dort stehen und es wird sich zeigen, mit welchem Motiv sie ihre vielen guten Taten getan haben. Damit sie gesehen und gelobt werden oder um auf das Licht aller Lichter zu zeigen. Schau, was in Brasilien derzeit geschieht. Die Spiritisten dieses Landes tun mehr Gutes als Brasiliens evangelikale Christen. Sie tun vieles, was die Christen eigentlich tun sollten. Was ist ihr Motiv? Sie tun es, um sich selbst zu rechtfertigen und vor Gott gut dazustehen. Ein komplett falsches Motiv. Viele von ihnen erkennen, wenn sie Christen geworden sind, wie falsch diese ihre Theologie war, weil Gott durch Jesus Christus ja schon den Preis dafür bezahlt hat, dass mein Leben geklärt ist. Dann machen sie leider häufig den Fehler, dass sie aufhören, diese guten Taten zu vollbringen. Ich habe vor ein paar Monaten mit einer Spiritistin gesprochen. Sie hatte ihr Leben erst kurz davor Jesus gegeben. Sie stellte fest, dass alle ihre guten Taten auf einer falschen Grundlage geschehen waren. Sie erkannte, dass im neuen Bund, im vollbrachten Werk des Kreuzes, alles anders ist. Das bewegte sie sehr. Ich sagte zu ihr, hör nicht auf, die guten Dinge zu tun. Ändere nur dein Motiv. Lass all deine Werke auf Gott zeigen. Gott ist gut. Er liebt die Menschen. Er ist mein Licht und durch ihn leuchte ich. Schau auf diesen Vers, den ich wirklich sehr liebe. 2. Korinther 4,6. Denn dieser Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wenn das Licht in unseren Herzen scheint, hat es keinen Sinn, dieses Licht zu verstecken. Wenn nur alle Christen auf der Welt zuließen, dass ihr Licht leuchtet, einfach weil unsere Herzen so berührt davon sind, wie gut Gott ist. Wenn der Vater Licht ist, ist alles gut. Er liebt mich so, alles, was von ihm kommt, ist gut. Dann gehen wir zu den Homosexuellen und bringen ihnen Licht. Das Licht Gottes, seine Liebe. Wir bringen Licht, die Güte Gottes. Schau, was Johannes in Kapitel 1 sagt. Er redet nochmal davon, dass Gott Licht ist. 1. Johannes 1,5 Gott ist Licht und da ist keine Dunkelheit in ihm. Kein Schatten, keine Dunkelheit. Jesus kam, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Perfekt, gut, liebevoll und Licht. Vers 6 und 7 Wenn wir sagen, dass wir ihm nachfolgen, aber wir leuchten nicht, dann lügen wir. Aber wenn wir im Licht wandeln, wie er Licht ist, dann reinigt er uns durch das Blut Jesu Christi. Und wir sind Licht. Schau, wie die Kirche sich heutzutage in der Dunkelheit bewegt. So vieles ist verborgen. So viele Menschen leben zwei Leben. Eins am Sonntag im Gottesdienst, eins während der Woche im Alltag. Was geschieht dadurch? Wir sind Schatten und Licht, Dunkelheit und Licht, ständig wechselnd, weil wir fürchten, nicht mehr geliebt oder anerkannt oder akzeptiert zu werden, wenn unser ganzes Leben offenbar würde. Was würde geschehen, wenn die Kirche aufhören würde, ständig zwischen einem heiligen und einem alltäglichen Leben hin und her zu wechseln? Wir würden gereinigt werden und leuchten. Wir würden vergeben, lieben und uns um andere kümmern. Plötzlich scheinen wir dann als die Kirche Jesu Christi hell in dieser Welt. Und die Dunkelheit wird sich verändern und gehen, weil wir das Licht Gottes sind. Mein Herz sehnt sich danach, dass Jesus Christus in den Christen aufzuleuchten beginnt, dass gegenseitiges Richten aufhört, dass Wiederherstellung geschieht. Ich habe heute eine Herausforderung für dich. Schau beständig auf das Kreuz, wo alle Dunkelheit weggenommen wurde. Behalte im Herzen, dass er gut ist und dich liebt. Und du wirst beginnen, Licht zu werden und zu leuchten. Und Gottes Licht wird durch dich scheinen und viele Menschen mehr werden erkennen, wie Gott ist. Ich war letztes Wochenende in der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Es war so tief und wunderbar. Eine Frau erzählte, dass ihre Mutter sehr, sehr krank war. Sie wurde in einem der Lives geheilt. Wir sind die Kanäle, die offenbaren, wie gut Gott ist. Wir sind nicht die Quelle, das ist Gott. Wir sind die Kanäle für die Güte und das Licht Gottes. Es ist Gottes Gnade, dass wir gereinigt werden und leuchten. Schau auf das Licht und lass dein Licht scheinen.